die Stunden sind nunmehro nah, dass ich euch treuen Untertanen bin wieg aus eurer Einsamkeit. Nach bald geschlossener Sommerszeit zur Freiheit werde bahnen. Ich geb euch Nacht vom Abend bis zum Morgen, vom Mittag bis zur Mitternacht mit eurer Wut zu rasen. Die Blumenblätter kleb mit Kälte, Frost und Schnee entsetzlich anzublasen. Gib euch Macht, die Zehen umzuschmeißen und Herdes Gipfel aufzureißen. Ich geb euch Macht, die ungestümen Meeresfluten durch euren Nachdruck zu erhöhen, was das Gestirne wird vermuten. Ihr Feuer soll durch euch erlöschend untergehen.